Kundgabe 1819. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.02.1941. Geist der Wahrheit. Fels des Glaubens. Gnade Gottes. Der Geist der Wahrheit wird über jene Menschen ausgegossen werden, die getreulich erfüllen, was Gott durch seine Gebote von ihnen verlangt, denn der Herr spricht: den ich euch senden werde. Und so er nun seine Verheißung erfüllt, dann erscheint es euch unglaubwürdig. Und also leget ihr seinem Wort keine Bedeutung bei. Ihr nehmt es nicht ernst. Oder es wird nicht lebendig in euch. Es bleibt nur ein leeres Wort, das ihr nur den Buchstaben nachleset, ihm jedoch keinen tieferen Sinn beilegt. Was euch nun verkündet wird von oben, müsste euch ein Beweis sein, dass sich alles erfüllt, wie es geschrieben steht. Dass nur der Mensch selbst das Seinige dazu tun muss, um des göttlichen Wortes gewürdigt zu werden. Er muss zu einem starken Glauben kommen, auf dass diesem Fels des Glaubens das lebendige Wasser entströmen kann. Und gerade der Glaube ist noch sehr schwach bei euch Menschen. Ihr glaubt nur, was euer Verstand gutheißt. Ihr sollt aber auch das glauben, was euer Verstand nicht fasst. Und, um dies glauben zu können, die Gnade Gottes herabflehen. Denn ohne die Gnade Gottes seid ihr nicht fähig, die Wahrheit zu erkennen. Also wird, wer um die göttliche Gnade bittet, klar und deutlich erkennen, was Wahrheit und was Lüge ist. Und da Gott dem seinen Segen verheißet, der die Wahrheit verbreitet, die von oben kommt, so wird dieser auch nimmermehr dieses köstliche Gnadengeschenk für sich behalten, sondern dem Mitmenschen mitzuteilen versuchen, was ihn selbst maßlos beglückt. Und er wird unverzagt sich für die Verbreitung des göttlichen Wortes einsetzen, auch wenn es hin und wieder und auch öfters abgelehnt wird. Denn er lässt nimmer, was er als Wahrheit erkannt hat. Denn er steht im tiefsten Glauben an das Wirken Gottes, dem kein Ding unmöglich ist. Amen.